Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Hallo NRW, hier ist das erste deutsche Krähennest. Mein Name ist Andrea Akawako und Thema heute ist die gute Nachricht, unser LPT hat ein Zuhause. Und zwar hat der Landesvorstand vor circa 2 Wochen beschlossen, dass unser nächster LPT in Bottrop stattfinden wird. Und ich sitze hier mit 2 Piraten aus dem Orga-Team. Vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Nils Feldeisen. Ich koordiniere derzeit die Organisation für den Landesparteitag. Und ich bin seit wann bin ich Pirat? 2011 bin ich Pirat. Und ja, eigentlich ganz aktiv dabei und ich hoffe, dass das jetzt unter anderem Bottrop auch mal ein bisschen bekannter macht, damit er mal auch danach ein bisschen öfter was von uns hört. Rainer? Ja, ich heiße Rainer Woldenger, habe den Nick Indigo und helfe dem Nils bei der Umsetzung des LPTs in Bottrop. In Bottrop haben wir einen schönen Saalbau, der Platz für 1300 Personen bietet. Und den bieten wir den Piraten in Nordrhein-Westfalen für den nächsten LPT an. Okay, ihr habt euch beworben. Ihr wart ja nicht die Einzigen, die sich beworben haben. Was mich mal interessieren würde, wie lange sitzt man an so einer Bewerbung? Also, als wir auf die Idee kamen, es wieder mit einer Bewerbung zu versuchen, die Idee war ja schon längere Zeit im Raum gewesen, nur damals klappte es wohl nicht mit dem Saalbau wegen Renovierungsarbeiten. Ja, als wir es wieder aufgenommen haben jetzt, kam ja schon die Meldung, dass es Probleme wohl gab mit anderen Bewerbungen oder es gab nicht genug Bewerber und daher mussten wir richtig Gas geben. Wir haben es geschafft, innerhalb kurzer Zeit ein gutes Team zusammenzustellen aus 4, 5 Leuten. Also darunter jetzt der Indigo, dann X-Pack und René. Wir haben sehr schnell sehr viele Informationen zusammentragen können und es war wohl doch für einige schon also eine deutlich Mehrbelastung, weil die Zeiten waren sehr knapp. Wir hatten, glaube ich, nur 1 bis 2 Wochen Zeit, wenn ich mich nicht irre. Und die Bewerber wollen natürlich alle, dass der Parteitag in ihrer Stadt stattfinden. Dementsprechend musste man auch sehr viel Inhalt einfügen, um sich letztendlich behaupten zu können. Okay, jetzt erzählt mal der Saalbau. Diesmal wollen wir nicht in die Pampa. Wie komme ich da hin? Also am schönsten ist natürlich definitiv mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also es gibt viele, ja, hängt natürlich auch stark davon ab, von woher man kommt. Vielleicht als Orientierung kann man sagen, wir haben 2 größere Umschlagspunkte in unserer Nähe. Das ist einmal Oberhausen und einmal Essen. Von Essen ist es nur noch 1/2 Stunde mit entweder Bus oder Busbahn. Noch einmal umsteigen, wenn überhaupt. Und dann sind es vielleicht noch 7 Minuten Fußweg, die dazwischen liegen zwischen Busbahnhof und dem Saalbau. Und ihr habt gerade gesagt, bietet Platz für 1300 Menschen. Was ja für uns immer ganz wichtig ist, gibt's Internet und gibt's dann auch einen Tisch, wo ich mein Internet draufstellen kann? Tische gibt's genug. Also wir haben laut Plan circa 700 Plätze oder 700 Plätze werden wir zur Verfügung stellen. Die sind also zu jedem Platz gehört auch ein entsprechender Tischplatz. Ich glaube, die Hälfte aller Tische sind parlamentarisch angeordnet. Die übrigen Tische sind, mit dieser Karnevalsanordnung, wo man sich gegenüber sitzt. Und ja, dazu kommen noch ausreichend Platzmöglichkeiten im umliegenden Bereich außerhalb des Saals, um noch Kleinigkeiten, Essen, Trinken und Ähnliches zu sich zu nehmen. Und ihr habt ja jetzt in den letzten Tagen bei allen AGs und so nachgefragt und euch Ansprechpartner gesucht bei AG ÖA und beim Vorstand und bei AG Wenz. Und ihr macht am Mittwoch eine Hallenbegehung. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also wir haben jetzt am Mittwoch 3 Stunden sozusagen den Saalbau reserviert. Dort werden wir alle grundlegenden Fragen klären. Unter anderem gehört dafür von der AG Technik sehr wahrscheinlich die Bestandsaufnahme. Wir werden klären, wo kann sich die AG Technik platzieren, wo lässt sich die Fresse am besten aufstellen, damit wir schon mal einen groben Umriss für die ganze Verkabelung oder für die grobe Verkabelung haben. Wir werden entscheiden müssen, wie sich die Räumlichkeiten letztendlich, ja, wo wir die einzelnen Bereiche letztendlich im Saalbau unterbringen, weil Ziel ist es ja auch, viele Räumlichkeiten noch zusätzlich zu bieten für AG-Sitzungen und ähnliche Angebote oder Zwischenevents, die noch stattfinden werden. Und seit kurzem wissen wir ja auch, dass das ein Wahlparteitag wird. Das heißt, da müssen ja auch dann Möglichkeiten für eine schöne, breite Wahlstraße geschaffen werden. Ja, das ist unter anderem auch noch eine Herausforderung für den Mittwoch. Da muss man noch sehr stark darauf achten, dass natürlich die Privatsphäre geschützt bleibt, dass es nicht zu starke Verengungen gibt. Man muss sich natürlich auch, und wir müssen uns daran halten, auch an die Fluchtpläne und alles, was dazugehört. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am Mittwoch dort also wichtige Ergebnisse erzielen werden, um schon mal ein ganz großes Stück weiterzukommen. Habt ihr eigentlich auch so ein Hashtag wie AV Pampa, sowas? Habt ihr gar nicht, oder? Ich glaube, wir streiten uns da noch rum, oder Rainer? Nein, wir streiten uns gar nicht. Wenn, dann arbeiten wir konstruktiv an verschiedenen Namen, die so gängig sind, dass die sowohl bei Twitter als auch in anderen Medien unverwechselbar sind. Aber da wollt ihr noch nichts Ja. verraten. Du Ja, darfst. wir haben zwei Kandidaten, glaube ich, für den Namen. Schauen wir mal. Es wird sich eins durchsetzen. Wir werden sehen. Okay, da sind wir ja mal gespannt. ihr seid ein Orga-Team, wie viel seid ihr ungefähr? Also für die eigentliche, die Hauptorga besteht aus insgesamt 4 Leuten. Das sind die Personen, die ich gerade eben schon genannt habe. Und wir gewinnen auch derzeit noch weitere Personen für spezielle Bereiche, wie zum Beispiel, mal als Beispiel, ein Bereich wäre zum Beispiel die Ordner. Also dafür zu sorgen, dass letztendlich ja, die Menschenmenge inklusive Presse und so weiter schnell ihren Weg finden zur Halle, um anfangen zu können und dass auch die Parkplätze entsprechend vernünftig von unseren Piraten und Gästen genutzt wird und jetzt nicht von dem einen oder anderen Marktbesucher. Ja. Und natürlich werden wir versuchen, das Team weiter zu vergrößern, dass wir auch für die Presse und für andere Bereiche jeweils einen Ansprechpartner haben, der sich dann für diese spezielle Koordination, um diese spezielle Koordination kümmert. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich kann jetzt nicht unbedingt speziell was machen, aber ich würde schon vor Ort gerne helfen, an wen würde ich mich dann oder könnte ich mich dann wenden? Also vor Ort helfen, wir suchen natürlich immer händeringend nach Helfern. Also die Personen, die die Sachen jetzt organisieren, können das auch, müssen die eigentliche Arbeit auch wieder abgeben, damit es reibungslos läuft. Das heißt, auf dem Parteitag selbst wird wahrscheinlich sehr viel zu tun sein und wo wir sehr viele Personen benötigen, die uns da unterstützen. Vor Ort, wir werden mal schauen, wie wir das machen. Also wir werden einen zentralen Anlaufpunkt auf jeden Fall einrichten für diejenigen, die sich noch orientieren müssen. Wir werden diesen aber auch rechtzeitig bekannt geben und entsprechend markieren, sodass man auf jeden Fall die Möglichkeit hat, mitzuhelfen. Natürlich ist es immer sehr willkommen, wenn man sich im Voraus dazu meldet. Dazu haben wir auf unserer Wiki-Seite, die hoffe ich später verlinkt wird, oder? Selbstverständlich. Gut, da haben wir auch nochmal ein extra Portal, wo man sich oder als Hilfe, ja, wo man seine, ja, Hilfestellung zur Verfügung stellen kann. Ah, okay. Also auf der Wiki-Seite kann ich mich dann eintragen oder auf dem Pad kann ich mich eintragen, wenn ich sage, ich komme am Freitag und helfe schon mal ein bisschen. Ja, wir hatten da auf der Wiki-Seite, wo ist es? So, ich werde mal kurz auch mal was dazu sagen. Also, wir haben natürlich wie auf jedem LPT eine ganz klare Wiki-Seite. Diese Wiki-Seite ist natürlich zu finden. Diese Wiki-Seite werden jetzt schon auf den verschiedenen Mailinglisten gepostet und auf diesen Wiki-Seiten findet man sämtliche Informationen, wo man auch seine Hilfe anbieten kann, wo auch Hilfe gesucht wird. Und da stehen auch die Ansprechpartner drauf und alle Informationen rund um den LPT. Ja, das hört sich doch super an. Erwartet ihr eigentlich viel Presse für so Vorstandswahlen? Also ich hoffe doch, dass Presse kommt. wir werden sehen, wie sich jetzt die nächsten Wochen bis dahin entwickeln. Also ob wir da noch letztendlich gut im Medienfokus sind und ob wir das noch ganz ein bisschen pushen können, auch hier in Bottrop. Wir werden natürlich versuchen, auch noch die Kommune ein bisschen damit einzubeziehen. Hier sind bestimmt die einen oder anderen Presseleute, die gerne dabei sein werden. Ja, Rainer, was sagst du dazu? Ja, also auch dazu. Wir sind hier die Orga-Leute und Ansprechpartner vor Ort. Wir bieten alle möglichen Sachen, damit die AG Öffentlichkeitsarbeit hier eine gute Arbeit machen kann. Wie das mit den Einladungen aussieht, hängt natürlich mit von uns allen ab, ob wir denn auch alle erreichen. Und dann muss man dann schauen, wie dann die Resonanz der Presse- und Medienvertreter ist. Ja, da wird ja die AGÖA dann auch die PM rechtzeitig rausgeben. Nee, ich habe mich nur gerade so gefragt, weil in meiner Zagen hatte ich das Gefühl, war nicht so viel Presse da. Jetzt weiß ich nicht, ob die Piratenpartei noch so weit im Fokus ist, ob das überhaupt jemanden interessiert, was wir da noch so machen. Aber ja, das wird man sehen. Okay, gibt's noch irgendwas? Ihr habt da gerade die Gelegenheit, so Tausenden von Hörern zu sprechen, was ihr gerne sagen möchtet oder loswerden möchtet. Ja, ich versuch's dann einfach mal. Wir haben natürlich, wie auch auf anderen LPT schon der Fall ist, vor, eine Bettenbörse zu organisieren. Das bedeutet, Leute, die von weiter weg kommen, die 2 Tage an unserem LPT teilnehmen wollen, dass sie die Möglichkeit haben, einen kostenlosen Schlafplatz bei Piraten zu bekommen aus dem Umfeld. Wir suchen natürlich für eine Kinderbetreuung, suchen wir noch geeignete Betreuerinnen oder Betreuer. Und all diese Sachen sind natürlich auf unserer Wiki-Seite nachzulesen und dort kann man auch Kontakt mit uns aufnehmen. Okay, dann sage ich nochmal, unser Landesparteitag findet statt im Saalbau, richtig? Am 27. und 28. April. Es gibt jede Menge Platz, auch für unsere Laptops und Hilfe wird immer gerne angenommen, richtig? Richtig. Absolut richtig. Hilfe ist sehr erwünscht. Bottrop ist leider zwar mitten im Zentrum des Ruhrgebietes von vielen großen Piratenstädten umgeben, aber Bottrop selber hat mit 34 Mitgliedern, ist nicht ganz so stark wie die umliegenden Städte und von daher sind wir gerne auf Hilfe von dem Umland und auch von weiter weg angewiesen. Wir würden uns freuen, wenn Leute aus Aachen und Bielefeld kommen würden, um am Freitag uns beim Aufbau zu helfen. Und auch dafür wird es Schlafmöglichkeiten geben, so dass dann auch alles funktionieren kann. Zu den Sitzplätzen im Saalbau möchte ich noch Folgendes erwähnen. Es sind 700 Sitzplätze mit Stuhl und jeder, der dort einen Sitzplatz mit Tisch bekommt, der kann auch auf die Bühne schauen. Das nochmal vorab. Außerhalb des Saalbaus gibt es einen riesengroßen Foyerbereich, in dem man an verschiedenen Stellen auch die Wahlstraße bauen kann. Es gibt auch Platz genug, um einen Pressebereich abzutrennen. Man muss nur eben schauen, was man in welche Ecke macht. Das wird ja jetzt am Mittwoch der Fall sein, wenn die Begehung stattfindet. Ansonsten ist der Saalbau eine schöne Sache. Es gibt dort ein Casino, in dem man Speisen zu sich nehmen kann. Das Casino hat Platz für 200 Personen, so dass auch da keine Engpässe aufkommen werden. Da sind wir gerade bemüht, ein vernünftiges Angebot für die Piraten zu bekommen, so dass man ein abwechslungsreiches Essen bekommt. Weiterhin haben wir 140 eigene Parkplätze, die extra für unsere Veranstaltung abgesperrt sind und zur Verfügung sind, so dass diejenigen, die mit dem Auto kommen, auch einen Parkplatz direkt vor der Halle bekommen, einen kostenfreien Parkplatz natürlich. Ja, und ich denke, wir tun alles, dass das eine gelungene Veranstaltung ist und dass wir an den guten Veranstaltungen der vergangenen Zeit anknüpfen können. Super, das hört sich ganz toll an. Ich freue mich schon, ich komme natürlich. Ich danke euch und wünsche euch viel Erfolg. Drück euch die Daumen. Dankeschön. Dankeschön. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt.